faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe fünfter akt palast diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe fünfter akt palast weiter ziergarten großer geradgeführter kanal faust im höchsten alter wandelnd nachdenkend lynceus der türmer durchs sprachrohr die sonne sinkt die letzten schiffe sie ziehen munter hafen ein ein großer kahn ist im begriffe auf dem kanale hier zu sein die bunten wimpel wehen fröhlich die starren masten stehn bereit in dir preist sich der bootsmann selig dich grüßt das glück zur höchsten zeit das glöckchen läutet auf der düne faust auffahrend verdammtes läuten allzu schändlich verwundet's wie ein tückischer schuß vor augen ist mein reich unendlich im rücken neckt mich der verdruß erinnert mich durch neidische laute mein hochbesitz er ist nicht rein der lindenraum die braune baute das morsche kirchlein ist nicht mein und wünscht ich dort mich zu erholen vor fremden schatten schaudert mir ist dorn den augen dorn den sohlen o wär ich weit hinweg von hier türmer wie oben wie segelt froh der bunte kahn mit frischem abendwind heran wie türmt sich sein behender lauf in kisten kasten säcken auf prächtiger kahn reich und bunt beladen mit erzeugnissen fremder weltgegenden Mephistopheles, die drei gewaltigen Gesellen. Chorus. Da landen wir, da sind wir schon, Glück an dem Herren, dem Patron. Sie steigen aus. Die Güter werden ans Land geschafft. Mephistopheles. So haben wir uns wohl erprobt, vergnügt, wenn der Patron es lobt. Nur mit zwei Schiffen ging es fort, mit 20 sind wir nun im Port. Was große Dinge wir getan, das sieht man unserer Ladung an. Das freie Meer befreit den Geist, wer weiß da, was besinnen heißt. Da fordert nur ein rascher Griff, man fängt den Fisch, man fängt ein Schiff. Und ist man erst der Herr zu drei, dann hakelt man das vierte bei. Da geht es denn dem fünften schlecht, man hat Gewalt, so hat man Recht. Man fragt ums Was und nicht ums Wie. Ich müsste keine Schifffahrt kennen, Krieg, Handel und Piraterie, dreieinig sind sie, nicht zu trennen. Die drei gewaltigen Gesellen. Nicht Dank und Gruß, nicht Gruß und Dank, als brächten wir dem Herrn Gestank. Er macht ein widerlich Gesicht, das Königsgut gefällt ihm nicht. Mephistopheles. Erwartet weiter keinen Lohn, nahmt ihr doch euren Teil davon. Die Gesellen. Das ist nur für die Langeweil, wir alle fordern gleichen Teil. Mephistopheles. erst ordnet oben saal an saal die kostbarkeiten allzumal und tritt er zu der reichen schau berechnet er alles mehr genau er sich gewiß nicht lumpen läßt und gibt der flotte fest nach fest die bunten vögel kommen morgen für die werd ich zum besten sorgen die ladung wird weggeschafft mephistopheles zu faust mit ernster stirn mit düsterm blick vernimmst du dein erhaben glück die hohe weisheit wird gekrönt das ufer ist dem meer versöhnt vom ufer nimmt zu rascher bahn das meer die schiffe willig an so sprich daß hier vom palast dein arm die ganze welt umfaßt von dieser stelle ging es aus hier stand das erste bretterhaus ein gräbchen ward hinabgeritzt wo jetzt das ruder emsig spritzt dein hoher sinn der deinen fleiß erwarb des meers der erde preis von hier aus faust das verfluchte hier das eben leidig lastet mir dir vielgewandten muß ich's sagen mir gibt's im herzen stich um stich mir ist's unmöglich zu ertragen und wie ich's sage schäm ich mich die alten droben sollten weichen die linden wünscht ich mir zum sitz die wenigen bäume nicht mein eigen verderben mir den weltbesitz dort wollt ich weit umher zu schauen von ast zu ast gerüste bauen dem blick eröffnen weite bahn zu sehn was alles ich getan zu überschaun mit einem blick des menschengeistes meisterstück betätigend mit klugem sinn der völker breiten wohngewinn so sind am härtsten wir gequält im reichtum fühlend was uns fehlt des glöckchens klang der linden duft umfängt mich wie in kirch und gruft des allgewaltigen willens kür bricht sich an diesem sande hier wie schaff ich mir es vom gemüte das glöcklein läutet und ich wüte mephistopheles natürlich daß ein hauptverdruß das leben dir vergällen muß wer leugnet's jedem edeln ohr kommt das geklingel widrig vor und das verfluchte bimbaumbimmel umnebelnd heitern abendhimmel mischt sich in jegliches begebnis vom ersten bad bis zum begräbnis als wäre zwischen bimm und baum das leben ein verschollner traum faust das widerstehn der eigensinn verkümmern herrlichsten gewinn daß man zu tiefer grimmiger pein ermüden muß gerecht zu sein mephistopheles was willst du dich denn hier genieren mußt du nicht längst kolonisieren faust so geht und schafft sie mir zur seite das schöne gütchen kennst du ja daß ich den alten ausersah mephistopheles man trägt sie fort und setzt sie nieder eh man sich umsieht stehn sie wieder nach überstandener gewalt versöhnt ein schöner aufenthalt er pfeift gellend die drei treten auf mephistopheles kommt wie der herr gebieten läßt und morgen gibt's ein flottenfest die drei der alte herr empfing uns schlecht ein flottes fest ist uns zu recht mephistopheles ad spectatores auch hier geschieht was längst geschah denn Naboths weinberg war schon da regum 1 21 Ende von fünfter Akt Palast.